Ja, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer 7. Folge des blog.über.de Podcast mit mir, René. Und natürlich mit mir, mit Stefan. Herzlich willkommen. Stefan, kann es sein, dass du gerade einen Anruf kriegst? Nein, das war aber trotzdem irgendwas mit Handy. Ich leg's mal weg. Alles klar. Ja. Das ging ja schon mal gut los. Ja, wir sitzen unser Publikum heute. Ja, lassen Sie sich nicht stören. Hören Sie warum eigentlich? Nur so. Ja, ist höflicher, ne? Ja, ist natürlich ein feiner Stil, besserer Stil. Genau. Wir haben ja Respekt vor unseren Hörern. Genau, wir freuen uns, dass Sie auch den Podcast diese Woche wieder runtergeladen haben. Genau, dass Sie so zahlreich zum Anhören erschienen sind, quasi. Richtig. Was liegt an heute? Ja, wir haben 5 Top-Themen. Als erstes schauen wir mal nach Celle auf den öffentlichen Personennahverkehr. Dann, was ganz Ernstes, wir werden nämlich bedroht seit dem letzten Blogcast. Anschließend werden wir Ihnen den Axel etwas genauer vorstellen, einer unserer Blogger. Dann haben wir ein paar Neuigkeiten für Sie. Und als Letztes, wenn Sie denn pünktlich von der Arbeit kommt, ist auch Julia wieder dabei. Da freue ich mich am meisten drüber. Das ist mir klar. Weil du ja so wenig Zeit mit ihr verbringst. Ja. Siehst du auch mal wieder. Genau. Dann leg mal los, Stefan. Öffentlicher Nahverkehr. Hast du uns genau groß angekündigt. Was gibt's da Neues? Ja, also einer unserer Blogger, und zwar der Michael, hat lange nichts mehr von sich hören lassen, aber jetzt ist er wieder aus seinem Sommerschlaf quasi erwacht. Und hat sich mal so richtig ausgekotzt, kann man sagen. Über den öffentlichen Nahverkehr. In Celle, genau, die Großstadt Celle. Das ist ja mein Thema. Genau, also was du in Berlin mit der BVG so zu tun hast, das ist für mich ja die C-Bus, C-Bus GmbH und KKG heißt das. Das ist der... Die wir an dieser Stelle mal grüßen wollen, ne? Wir suchen nämlich noch Sponsoren. Genau, der Busbetrieb von Celle ist das quasi. Und der Micha hat ein Infoheft in seinem Briefkasten gehabt. Und wahrscheinlich nicht nur er, wie er geschrieben hat, sondern auch sämtliche andere Zeller Einwohner. Und dort wird für die Busgesellschaft geworben. Das war so ein Heftchen, wo im Prinzip das Streckennetz und die Fahrpläne abgedruckt waren. Ja, ja, kommt zum Punkt. Und was ist jetzt daran so... Was passt er äußert halt in dem Beitrag seinen Unmut darüber, weil erstens ist es sehr unprofessionell gestaltet worden, es ist sehr unübersichtlich und auch über das ganze Verkehrssystem in Celle ist er sehr enttäuscht, weil im Prinzip die Linienführung teilweise sehr kompliziert sind und auch die Abfahrtzeiten. Er hat da ein paar Beispiele in dem Beitrag geschrieben, also wenn ihr da genaues drüber wissen wollt, einfach mal reingucken in den Beitrag. Genau. Weißt du, welche Beitrags-ID das war? Ich wollte dich gerade fragen. Sucht einfach nach Celle. Genau, der Blog unter blog.über.de hat eine Suchfunktion und da gibt einfach entweder C-Bus oder Celle ein. Ja. Genau, der Bericht heißt die große Fahrplanverwirrung. Normalerweise haben wir die Blog-IDs immer parat. Da ist auch ein weiteres Feld auf der Webseite. Da kann man dann die Blog-ID eingeben, wenn wir sie denn wissen. Vielleicht kriegen wir sie ja noch raus im Laufe unserer Sendung und können sie nachreichen. Möglicherweise. Man kann sie natürlich auch über die Shownotes anklicken, den Beitrag. Also wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, was wir hier so erzählen. Das geht natürlich am schnellsten, ne? Du, aber weißt du was? Ich habe mir mal die Homepage von der Zeller Busgesellschaft angeschaut. Ja. Die zu finden ist unter www.cbus-zelle.de. Verlinken wir. Verlinken wir auf jeden Fall, genau. Und ich habe im Vergleich habe ich ja immer Berlin, die BVG, und in Celle ist es sogar erlaubt, an Schultagen außerhalb des Berufsverkehrs das Fahrrad im Bus mitzunehmen, was vielleicht in Berlin nicht erlaubt ist. Du, das stell dir mal vor, wir fahren doch, ich muss mal kurz unterbrechen, wir fahren doch immer mit dem M27. Genau. Jetzt stell dir mal vor, alle Schulkinder, die da mitfahren, würden ihr Fahrrad mitnehmen. Ja, also ich glaube, das ist absolut nicht möglich. Und was ich noch kurios fand, es gibt sogar eine Monatskarte für Senioren in Celle. Wahrscheinlich gibt es da so viel, da rentiert sich das. Und es gibt sogar einen Einzelfahrschein für einen Hund. Das fand ich besonders witzig. Ja. Ja. Steht aber da eine Größe drauf? Nee, es steht auch nichts von Hundetypen da. Okay. Kann ja sein, dass ein Kampfhund teurer ist. Ist das richtig? Irgendwie habe ich rausgelesen, dass die Monatskarte in Celle teurer ist als die Monatskarte in Berlin? Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Da muss man einfach mal nachlesen. Also es ist schon wirklich sehr interessant, im Vergleich zu einer Großstadt zu sehen. Und ich glaube, Celle versucht mit den Preisen, denen einer Großstadt zu konkurrieren. Ja. Ich glaube auch, ja. Es ist übrigens Beitrag 857. Ja, also habe ich gerade nochmal recherchiert. Ihr könnt da die ID direkt eingeben, ne? Genau. Also, ja, bevor das hier ausartet, Fazit von Micha ist halt, statt Werbung für den Zeller Bus, wie das Prospekt eigentlich erwirken sollte, hat es im Prinzip das Gegenteil erreicht, die Fahrgäste noch mehr verwirrt und wie er selber sagt, er weiß schon, warum er in Celle nicht mit dem Bus fährt. Aber Celle ist doch bestimmt so groß, da kann man zu Fuß ablaufen. Ja, aber weißt du, was mir noch eingefallen ist? Wie nennt man einen alleinstehenden Zeller-Einwohner? Ich weiß nicht. Einzeller. Einzeller. Okay. Ja, gut. Ich glaube, Witze erzählen sollten wir mal lieber den Peter lassen. Genau, lieber den Experten. Ja. Okay, eine weniger erfreuliche Sache. Ja. Wir werden bedroht, wie wir eben schon gesagt haben. Und zwar passierte es am 8. Oktober um 20.17 Uhr. Dort hat es quasi in meinem Handy eingeschlagen, eine SMS. Und ich zitiere mal ein bisschen. Ich kille euch, ihr wusstet ganz genau, dass ich in den Podcast erst übermorgen reinhören werde. Das gibt Rache. Oh, oh. Seitdem habe ich echt Angst. Ich weiß nicht, wer das war. Ein Stalker. Und ja, also es kann ja nur ein Fan von uns sein, ein fanatischer Fan. Und der fand es wohl nicht witzig, dass er zur Zeit der Veröffentlichung von Folge 6 nicht zu Hause war. Ne, also ich habe irgendwie Gänsehaut im Moment. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, wer das sein könnte? Na, lass uns doch jetzt mal Akte investigativ spielen. Also wenn unsere verehrten Zuschauer, wenn sie das jetzt nicht stört, würden wir jetzt mal live und on air versuchen, herauszubekommen, wer hinter dieser mysteriösen Nachricht steckt. Genau. Du hast ja eine Nummer, ne? Wenn es per SMS gekommen ist. Genau, da werde ich jetzt einfach mal anrufen. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Aber irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl im Magen. Hm. So, Achtung, ich probiere es mal. Wenn sie nicht so feste Nerven haben, Stefan. Tut mir jetzt leid für die Nebengeräusche. Wenn Sie jetzt nicht so nervenstark sind, sollten Achtung. Sie vielleicht die nächsten Minuten weghören. Aha. Hallo, wer ist denn da? Wer? Wer ist denn das? Kenne ich nicht. Hat er auch noch einen anderen Namen? Haben Sie auch noch einen anderen Namen? Aufgelegt? Scheiße. Stefan! Also ich muss mich für Stefan bei Ihnen entschuldigen, sonst hat er nicht so eine Schimpfworte drauf. Ja, das ist die Aufregung. Tut Willst mir leid, Entschuldigung. Willst du es nochmal versuchen? Oder meinst du? Ich weiß nicht. Soll ich nochmal? Ja. Okay. Dann sag vielleicht hier Stefan. Vielleicht weiß die Person dann, ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Soll ich mal nach Planeten fragen? Er meldet sich mal als Planetenforschungsinstitut. Okay, na dann lassen wir es. Wir werden einfach die Sendung so senden. Vielleicht wird der Stalker sich ja selber nochmal melden. Ja, wenn er vielleicht diese Folge hört. Ja. Also. Überraschung, Surprise, Surprise. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Aber irgendwie geht's mir immer noch nicht besser. Du solltest vielleicht schon mal deinen Namen ändern. Wie? Weiß ich nicht, egal. Nenn dich doch einfach den Planetenjäger oder so. Also irgendwas, wo man nicht drauf kommt, dass du Stefan bist. Genau. Ne, lass mir was einfallen. Oder vielleicht haben Sie ja nette Ideen oder sind nette vielleicht Kontakt, etwas Feedback, netter zu uns. Feedback. Genau. Wir brauchen nämlich Feedback. Wenn Sie da was haben, einfach entweder eine E-Mail an blog@juba.de schreiben oder Sie können auch das Kontaktformular im Blog nutzen, beziehungsweise unter jedem Beitrag einen Kommentar schreiben oder ganz Fantastisch finden wir es natürlich, wenn Sie anrufen unter Berlin 030 202 368 03. Und an der Stelle möchte ich nochmal einen Hinweis loswerden, weil es ist jetzt vermehrt vorgekommen, dass die Leute, weil dass Sie, liebe Leser, teilweise einen Kommentar geschrieben haben, aber zu einem falschen Beitrag. Also bitte vorm Kommentieren einfach mal gucken, ob Sie im richtigen Beitrag stehen. Das macht uns die Arbeit einfacher. Und mal eine andere Sache. Du hast am Samstag eine Menge Spaß gehabt. Ja. Wo warst du denn? Absolut. Ich war zum ersten Mal in der Max-Schmeling-Halle in Berlin und habe mir mit unserem Blogger Dirk und noch ein paar anderen Freunden von ihm das Basketballspiel Alba Berlin gegen EWE Baskets Oldenburg angeschaut. Es war eine super fantastische Stimmung, also ein einmaliges Erlebnis und ich denke mal, möglicherweise gehe ich da jetzt öfter hin. Ja, und da hast du uns ja auch ein paar Eindrücke mitgebracht. Es war unglaublich. Wir haben natürlich auf die Mailbox gesprochen. Ja, und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, hallo, hier ist Stefan und der Dirk, live bei Alba Berlin. Ich hoffe, ihr versteht uns, weil hier ist richtig laut, richtig Stimmung. Gute Stimmung. Jetzt ist gerade Halbzeit und die Albambinos, die tanzen hier gerade. Und Alba liegt vorne. Genau, das ist richtig so. Also, hier ist richtig was los, kann man nur jedem empfehlen. Dass jeder mal die Stimmung erlebt. Genau. So wie Stefan, das erste Mal. Richtig. Dirk hat mir noch einen Alberschalen mitgebracht und so, wie nennt man das hier? Heute. Nee. Eine Rassel, oder? Eine Rassel, genau. So, und hier ist richtig was los, hier sind ganz viele Leute. Fast ausverkauft, naja, nicht ganz, aber wirklich empfehlenswert. Genau. Naja, circa vielleicht 5 oder 6.000 Leute, aber die Stimmung ist gut. Also, das nächste Blogger-Treffen findet hier statt. Ja, vielleicht melden wir uns nachher nochmal. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. So, das war schon mal sportlich und wir machen auch gleich sportlich weiter. Stefan, Mikro an dich. Ja, und zwar hatten wir es ja schon angekündigt, wir stellen Ihnen jetzt den Axel vor. Axel ist Ihnen ja vielleicht schon im Begriff, ich sag nur Bierkönig und Bloggerparty, aber Axel hat noch viel mehr Qualitäten. Sportliche Seiten. Genau, also um Axel etwas näher zu beschreiben, kann man es vielleicht so machen. Er ist ein absoluter Linux-Fan, er schwört auf OpenOffice und er hat jetzt auch mal ein bisschen berichtet, was er so in seiner Freizeit macht. Und zwar joggt er oder er läuft vielmehr im Humboldthain. Und zwar eigentlich seitdem er aufgehört mit Rauchen. Na? Und er berichtet darüber in Beitrag 853. Also wenn Sie Interesse haben, einfach mal reinlesen. Und von anfangs 8 Kilometer, die er immer gelaufen ist, läuft er mittlerweile zweimal pro Woche 12 Kilometer. Und das Ganze im Humboldthain, ne? Also wahrscheinlich auch eine sehr schöne Gegend zum Laufen. Dann quasi ja. Vom Bierkönig zum Marathonmann. Richtig. Ja, wahrscheinlich läuft er erst und dann haut er sich das Bier rein. Ja, okay. Na, ganz so schlimm ist es nicht. An dieser Stelle möchte ich auch mal einen Gruß an Jana loswerden. Das ist die Freundin von Axel und eine sehr treue Blockcast-Hörerin. Ja. Das muss man ja auch mal betonen. Ne? Schöne Grüße. Ja, und eigentlich haben wir jetzt schon, genau, haben wir jetzt schon zwei Blogger, die sich mit Laufen fit halten. Wer noch? Bin gespannt, wer noch dazukommt. Na, Dirk. Ach, ja. Da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Stimmt. Da gehen wir lieber nicht drauf ein. Dann lass uns doch nochmal kurz reinhören, wie es in der Max-Schmelinger aussieht. Ja, wir sind nochmal. Dirk ist gerade völlig enthusiastisch. Alba führt 65 zu 50. Und Dirk, was los? Knapp daneben. Ist auch vorbei. Wie gefällt dir das Spiel? Ja, sehr gut. Oldenburg ist zwar stark, aber wir können, glaube ich, gut punkten. Genau. Okay. War ein Freiwurf für Alba, der drin war. So, ich muss jetzt weiter anfeuern. Bis später denn. Tschüss. Ja, wie bereits angekündigt, haben wir heute auch noch ein paar News im Gepäck. Und das ist neu. Das ist neu, ja. Und die sind jetzt mal nicht aus dem Blog, weil wir wollen ja auch über den Tellerrand schauen. Das hat jetzt nichts mit dem Blick über den Tellerrand zu tun. Schöne Grüße an Alex Wunschel. Ja, Deutschland hat 2 neue Millionäre. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind es aber nicht. Ja, das ist mir, als ich die Meldung gelesen habe hier in meinem Sendeablauf, dachte ich, es würde uns betreffen. Aber es ist ein 32-jähriger Darmstädter, der zu allem Zufall auch noch Stefan heißt. Hey, Stefan Lang, alter Kumpel. Ich hoffe, er erinnert sich an mich. Er hat bei Wer wird Millionär abgeräumt. Und die Frage war ja nicht so schwierig. Ich glaube, ich brauche sie jetzt gar nicht wiederholen. Die hat ja jeder mitgekriegt. Und es ist, nur mal so als Info am Rande, der 5. Wer wird Millionär-Gewinner. Also wir hatten einen 2000, einen 2001, 2002, 2004. Jetzt war 2 Jahre Ruhe. Und ja, der 5. Wer wird Millionär-Gewinner, Stefan Lang und aus Darmstadt. Der junge Mann ist der 3. Euro-Millionär bei Wer wird Millionär. Ja, und der 2. Millionär dieses in diesem Jahr war ein Lotto-Millionär. Und zwar ein Lotto-Millionär, wo kam der her? Aus Nordrhein-Westfalen. Hat's wieder die Wessis getroffen. Na, wenn das Susanne hört. Ja. Egal, auch an diese Person, die mir leider unbekannt ist. Herzlichen Glückwunsch, ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht lernt man sich ja noch kennen. So, ja, am 10.11. übrigens, 10. November, eine Familienausgabe von Wer wird Millionär. Da sitzt dann dem Jauch die komplette Familie gegenüber. Ich bin gespannt. Ja. Der Peter klingelt gerade auf meinem Telefon an. Dann aber geh mal nicht ran. Doch, geh mal ran. Echt? Ja, ja. Kleinen Moment. Wollen wir nicht warten lassen? Ja. Was? Wie? Ach so? So. Das war Peter. Was hat er gesagt? Der war nicht sehr gesprächig. Ich hoffe, ihr habt was verstanden. Nein, gar nichts. Nein, gar nichts. Er hat nur gefragt, ob es Spaß macht, bei ihm anzurufen. Dann wissen wir jetzt, wer der Stalker ist. Ey, dann war das Peter. Nein, glaube ich Peter nicht. Peter hat uns die SMS geschrieben. Glaube ich nicht. Nee, stimmt. Das war Mars. Egal, mach mal deine News jetzt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also wir die Millionäre haben wir hinter uns. Wir müssen uns bei Ihnen für die kleine Unterbrechung, heißt es bei Sie entschuldigen oder bei Ihnen entschuldigen? Bei Ihnen entschuldigen. Dann war es ja richtig. Ja. Ja. Also der Stefan, der übt noch. Genau, aber jetzt eine weitere News, und zwar Thema Bühnenprogramm. Nachdem Sat.1 jetzt mit Dieter Nuhr und Kurt Krömer, ja, herrlich. Ja, fantastisches Programm abgeliefert hat, zieht jetzt RTL nach, und zwar werden in den kommenden Wochen Atze Schröder, Gabi Köster, Hannes Bender, Harpe Kerkeling und Paul Panzer folgen und auch dort ihre Bühnenprogramme präsentieren. Das heißt, man kann also endlich mal zu Hause hocken. Genau, und sich das angucken. Man muss natürlich dazu sagen, es sind immer nur Auszüge aus den richtigen Programmen. Das Komplette gibt es immer nur auf DVD. Aber trotzdem sehr unterhaltsam und lustig. Und wo man zukünftig auch zu Hause hocken kann, ist, wenn man sich auf Sat.1 Comedy, was leider nur für Kunden von Kabel Deutschland wahrscheinlich zu sehen sein wird, oder andere auch, Stefan, du weißt sowas immer. Es gibt noch andere Kabelnetzbetreiber, aber größere nur. Ha. Ja. Ja, aber fragt einfach bei eurem Kabelnetzbetreiber. Genau, und auf jeden Fall heißt diese Sendung My Comedy Blog. Und das wird erstmals der Versuch sein, einen Blog mit einer Fernsehsendung zu koppeln. Das heißt, ab 13. November um 19 Uhr kann man auf Sat.1 Comedy irgendwie Comedians sehen, und dann kann man im Internet danach für sie voten. Und das Ganze ist in Zusammenarbeit mit myvideo.de. 80 Episoden sind geplant. Ja, und die Kandidaten, die bloggen halt dann auch unter www.mycomedyblog.de. Die Seite ist aber erst kurz vor Sendestart erreichbar. Wird alles in den Shownotes verlinkt. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Thema Gebühreneinzugszentrale. Und zwar wissen Sie ja, ja, Stefan. Jetzt haben wir vergessen, wir wollten doch ein Gewinnspiel machen. Hallo, mein Schatz. Stimmt. Oh, René hat Besuch gekriegt. Ja, aber Julia stört uns gar nicht, oder? Ist das? Erzähl mal weiter, Stefan. Ja, und zwar geht es um die GZ. Ab 01.01.2007 ist die Übergangsphase vorbei. Ab dann müssen nämlich alle internetfähigen Geräte GZ-Gebühren zahlen oder alle Besitzer von diesen Geräten. Also wer ein Handy, PC oder Pocket PC hat und bisher noch keine GZ-Gebühr bezahlt, muss dann auch zahlen. Jetzt hat sich eine Berliner Softwarefirma rangemacht, eine Software zu entwickeln, die gebührenpflichtige Datenströme filtern soll. Und ja, ob das wirklich so funktioniert, das halte ich für ein Gerücht. Rechtlich einwandfrei die Möglichkeit schafft, das wirklich auch um die GZ-Gebühr herumzukommen, das bleibt abzuwarten. Wir können ja wetten. Letztendlich, ja, aber das Problem, oder woran ich eigentlich zweifle, ist, dass bisher war es ja auch nicht erlaubt zu sagen, dass man kein ARD und ZDF guckt oder dass man keinen Kabelanschluss hat. Sobald man Fernseher hat, musste man zahlen. Ja. Von daher gehe ich von aus, dass man damit... Dass die damit nicht durchkommen, ne? Ja, würde ich mal sagen. Was ist nun... wir wollten doch eigentlich was verlosen. Und zwar hatten wir doch gesagt, unsere Zuhörer sollen die Versprecher zählen. Also wenn wir aus Versehen wieder ins Tu verfallen und uns einfach... Ja. Uns einfach dann... als Audiokommentar auf die Mailbox sprechen, wie viel Versprecher Stefan hatte und wie viel ich hatte. Oder halt per Mail an blog@juba.de. Und dann zu gewinnen gibt's eine? Ja, weiß ich nicht. Eine CD mit der ersten und zweiten Folge. Eine Audio-CD. Natürlich. Genau. Wollen ihr wir kriegt das machen, unsere oder? Blogcast, natürlich. Gut. Und ja, ich würde sagen, aber wie viel nehmen wir? Wie viel? Also wie viel Gewinner? Ja. Julia sagt einer. Einer. Wir machen erstmal einer, genau. Und wir nehmen nur Leute, die auf die Mailbox sprechen. Und wenn keiner auf die Mailbox spricht, dann wird es ausgelost unter denen, die das eingeschickt haben per E-Mail. Genau. Also seid kreativ. Seien Sie kreativ. Ja, gezählt da werden die Versprecher. Haben Sie schon mal einen Punkt? Ja. Einfach zählen, wie oft hat sich der Stefan versprochen und wie oft verspreche ich mich. Genau. Was das Du und Sie betrifft, liebe Zuhörer, Zuschauer, will ich mal sagen. Alte Fernsehkrankheit. War das auch ein Versprecher? Nein, ich habe ja gesiezt. Aha. Ja. Ja. Okay. Ja, also ich habe ja auch Karamba, sage ich. Ich habe ja auch noch eine Neuigkeit. Also, Elisabeth Volkmann ist ja nun schon ein paar Tage tot. Das ist jetzt nicht die Neuigkeit. Die Neuigkeit, Elisabeth Volkmann ist tot. Kannst du mal an dein Mikrofon bitte gehen, wenn du was zu sagen hast? Wie redest du mit unserem Publikum? Nein, redet. Hallo, liebes Publikum, ich bin zu Hause, ich habe Feierabend. Ja. Hallo, Julia. Hallo, Stefan. Also, für alle, die es... Also, wenn Sie jetzt nicht wissen, wer Elisabeth Volkmann ist, und Julia weiß es auch nicht, werde ich es nochmal kurz erklären. Elisabeth Volkmann, auch bekannt aus Klimbim, ne? Absolut. Ist die Stimme von Marge Simpson. Und da Marge Simpson jetzt die restliche Staffel ja nicht stumm... Ist die Blonde? Nee, die war rothaarig, aber ist egal. Ja, und die andere, die Marge Simpson, ist die Blauhaarige. Ja, und da Marge Simpson ja jetzt nicht ohne Stimme durch die Welt rennen kann, die nächsten Folgen, wird ihre Nachfolgerin Anke Engelke... Anke Engelke werden. Anke Engelke. Richtig. Ab 14. Januar 2007 ist sie erstmals dann auf Pro7 zu hören. Eine weitere News habe ich auch noch. Und zwar haben wir diese Woche gelesen, dass N24 gespammt hat. Deine alte Heimat. Stimmt. Und zwar passiert das Ganze am 11. Oktober. Und zwar gab es ein Problem nach technischen Arbeiten am Mail-Server. Denn alle Newsletter-Abonnenten von N24 haben plötzlich eine Vielzahl von automatisch generierten Mails erhalten. Mittlerweile ist das Problem aber zum Glück wieder behoben. Und ja... Das ist natürlich für so ein großes Unternehmen, wie es N24 ist, nicht gut. Ja. Gut. Negativschlagzeile. Macht ihr das schon lange? Was? Komme ich zu spät oder? Wir sind schon voll. Ihr seid schon fertig gleich? Nein, wir sind. Stell mal zur Seite. Wir werden jetzt mal nämlich nochmal ganz kurz horchen. Alba Berlin müsste ja langsam fertig sein. Und ich würde sagen. Wir hören noch mal kurz rein, was in der in der Halle da los ist. The winner is Natürlich Alba. Berlin. Wie hoch haben wir eigentlich gewonnen? Und knapp unter 100. Ja. Wir wollen die 100, denn es hat aber nicht gereicht. Nee, aber ein sicherer Sieg ist 3 Punkte mehr. Genau, und Oldenburg kann nach Hause fahren als Verlierer. Es gab leider keine Gastgeschenke für Oldenburg. Und ja, wir laufen jetzt hier nach Hause. Wir sind gerade hier am Friedrich-Ludwig-Anspruch-Park. Genau, weil ein bisschen die... Ja, wir können ja, sprechen, weil wir sind heiser vom Anfeuern. Genau, also am Montag nichts mit Hotline bitte. Ja, und naja, ihr werdet von uns hören. Bis zum nächsten Alberspiel. Tschüss. So, den letzten Part widmen wir diesmal, sehr verehrte Zuhörer, der Julia. Ja, in meinem... Wir haben nur auf dich gewartet. Oh, ihr seid so gut zu mir. Ja, in meinem Sendeablauf steht Superheldin Julia. Du hast uns letzte Woche ja erzählt, dass du einen alten Mann von der Buschspur gerettet hast. Und gestern hast du mir erzählt, du hast wieder jemanden... mit Notarztwagen versorgt. Erzähl mal. In jedem Block hast du eine gute Tat. Ja, ich bin der, nicht der gelbe Engel, ich bin der, ja, im Moment der schwarze Engel. Der schwarze, nee, das hat was Negatives. Ich habe gestern, ja, bei Karstadt meine Kollegin gerettet. Nein, nicht gerettet, aber auch wieder mal den Rettungsdienst gerufen und ja, der war halt schwindelig und der hat gesagt, setz dich hin, mach die Füße hoch und wir rufen einen Arzt. Also es ist die Kurzfassung oder die Endfassung, besser gesagt, was bei rausgekommen ist. Und ja, also wenn Sie mal Hilfe brauchen, einfach zu mir. Einfach zu mir kommen. Einfach Julia anrufen. Ja, ja, genau. Oder einfach auf die Mailbox sprechen, wir schicken jemanden vorbei. Also wir schicken dann natürlich Julia vorbei. Achso, ja, ich hatte ihren Eimer dahingestellt und sie hat gesagt, sie braucht ihn nicht. Also Eimer braucht man nicht mitbringen, Eimer haben wir auch alles da. Und sie hätten denn doch gebraucht. Ja. Oh. Ja, war lecker. Hm. Ich nähe übrigens schon an einem Kostüm für Julia. Und hey, du überweist mit großen wo ich arbeite, so eine Kostüme haben wir selber. Da kommt ein großes J drauf. Achso, ich habe ja ein Krankenschwester-Kostüm. Nee, nein, es soll ja winterfest sein. Deswegen nehmen wir mal lieber nichts aus deinem Laden. Wieso? Das ist alles winterfest. Bestimmt. Die ganze Eis abwischen. Wie viel muss man davon übereinander ziehen, damit es winterfest ist? Wieso? Lack? Ja, also bevor jetzt unsere verehrten Zuschauer, Zuhörer. Ja. Sie, liebe Zuhörer, bevor Sie denken jetzt bestimmt, wo arbeitet die Julia? Ja, aber es ist nicht so das schön. Das Geheim. Was? Das Geheim. Ja, also es ist kein Sexshop, sag ich gleich. Aber so ähnlich. Nee, ist Dr. Müller. Ist schlimmer, nein. Ja. Aber ist ja dann nur für Insider. Wer es wissen will, ruft uns einfach an. Stefan, erzähl nochmal, wo man hier anrufen muss. Ich weiß die Nummer immer genau. Ich kann mir Zahlen so schlecht merken. Schreiben Sie einfach eine Mail an blog@juba.de oder nutzen Sie das Kontaktformular im Blog. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, dass Sie Kommentare abgeben, und zwar unter jedem Beitrag. Oder noch einfacher, Sie rufen einfach an auf die Mailbox, wie schon erwähnt, Berlin 030 202 368 03. Ja, und bevor Sie denken, wir ticken nicht richtig, laden Sie sich doch einfach mal die letzten Folgen des Blogcasts runter. Den finden Sie unter blogcast.juba.de oder einfach unter blog.juba.de auf der rechten Seite. Und da sind dann auch die restlichen mittlerweile 6 Folgen. 7. Die restlichen 6. Jetzt sind es gleich 7. Die restlichen 6 sind da auch. Gut. Ja, unbedingt. Aber insgesamt haben wir jetzt 7. Insgesamt genau. Haben wir 7. Ja. Meinst du, wolltest du mir jetzt eine mathematische Falle stellen? Und mich vorher. Ja, wir wissen ja, dass du so ein paar Schwierigkeiten bei Fragen. Ja. Seit der letzten Folge spätestens. Okay. Dann würde ich sagen. Also hören Sie sich das ruhig nochmal an. 7 Folgen sind es jetzt insgesamt und ja, eigentlich sind wir jetzt schon am Ende. Ja, ich verabschiede mich. Wir hoffen, wir haben Sie super unterhalten. Vielen Dank fürs Runterladen und fürs Zuhören. Genau, ja. Und nach dem Motto, was wir sonst sagen, müssen wir diesmal eigentlich sagen, hauen Sie rein. Hören Sie rein. Julia, das auch noch Tschüss sagen. Ah ja, tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen tschüss. Abend oder Tag, Nacht oder was auch immer. Ja, nur so, wir haben einfach ein bisschen rumgesponnen. Alles klar. Ah, wir laufen ja schon. Schon lange. Gut, dann fange ich mal an, ne? Toi, toi, toi. Was erzählst du da? Es ist eine fantastische Stimmung und... Okay. Ist ja auch scheißegal, weil wir machen ja... Jetzt geht's ja weiter. Okay. Piep mal ruhig. Ja, so, müssen jetzt. Wir ja. Machen wir weiter. Prost. Oh, Entschuldigung. Und so. Haben wir für die Outtakes. Kann man Blockpunkt über die rücken. Und Peter, wollen wir nicht nochmal anrufen? Meinst du, der ist kurz? Der ist bestimmt stinkig jetzt. Meinst du? Ich weiß nicht, der hatte so getan. Was hat er gesagt? Macht Spaß bei mir anzurufen? Ja. Na, habe ich nur gelacht und hat er gesagt, gute Nacht. Stefan, ich muss sagen, du bist halt sehr leise auf unserer Fensterbank. Achso, ich hätte nur lauter machen. Echt? Ich höre immer nur die Hälfte. Hättest du lauter drehen können, ich habe runtergedreht, damit die Nachbarn... Dann kann ich aber mein Mikro nicht mitnehmen. Genau, und dazu gibt's noch ein Busticket aus Celle. Ja. Kondome natürlich können wir auch verlosen. Wie groß ist so eine Packung? Wieso eine Packung? Das sind Einzelstücke. Ja, wir wollen keine Einzelstücke verlosen. Demnächst gibt es bei blog.juba.de Podcast Pimmel und Kondome. GP, Podcast Pimmel. Ja. Pimmel, Nippel und Kondome. Pimmel, Nippel und Kondome. Jetzt demnächst bei blog.juba.de Podcast zu gewinnen. Ey, da mache ich selber auch. Oh mit. Mann. Du darfst da nicht dran teilnehmen, René. Tut mir leid. Mach nicht so schwierig. Mach nicht so schwierige. Wir dürfen nicht so schwierige Sachen machen. Am besten Sachen, die ich schon weiß. Sowas wie der wievielte Tag der. Deutschen Einheit. Der deutschen Einheit gerade war. So. Na gut, ich würde jetzt das hier mal beenden. Stopp drücken. Genau. Ich auch. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podshow and Limelight Networks. I love it.